Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die amerikanische Besatzungsbehörde für Bayern hat mich zum bayerischen Ministerpräsidenten bestellt. Die neue bayerische Landesregierung nimmt ihre Arbeit unter der Hoheit der Militärregierung nunmehr auf. Fritz Schäffer in seiner ersten Rundfunkansprache als bayerischer Ministerpräsident. Der ehemalige Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei, die 1933 verboten wurde, ist nicht nur ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, sondern selbst Opfer des Regimes. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 gehörte er zu denen, die verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht wurden. Grund genug für die amerikanische Militärregierung, Schäffer am 28. Mai 1945 das Amt des ersten bayerischen Ministerpräsidenten anzuvertrauen. Ein Posten, der ihn vor die Herausforderung stellt, inmitten des Trümmerfeldes, des Hungers und der Not die nötigen Weichen für einen Neuanfang zu stellen. Ich habe leider den Eindruck, dass sich das deutsche Volk der Größe des Elends und des Zusammenbruchs noch gar nicht voll bewusst ist. Denn allein die Nationalsozialisten und Militaristen und die Wirtschaftsführer, die sie unterstützten, verschuldet haben. Unsere Manneskraft sank in diesem Krieg eines Wahnsinnigen dahin. Unsere Mütter und Frauen weinen um Millionen toter oder verkrüppelter Söhne und Gatten. Unsere Städte sind Ruinen. Unsere Industrie ist zerstört. Unsere Landwirtschaft und unsere Forsten sind ausgeplündert. Unser Volkswohlstand auf Jahrzehnte vernichtet. Wo anfangen? Eine der ersten Maßnahmen ist es, dass der Postverkehr in Gang kommt, damit die Menschen wieder kommunizieren können. Doch wie kann die Post zugestellt werden, wenn das Haus zerbombt und keine Adresse mehr vorhanden ist? Abgesehen davon, dass viele improvisieren und ihre neue Adresse auf die Ruinenwand hinterlassen, werden schnell Postsammelstellen eingerichtet. Als Informationsquelle Nummer 1 dient allerdings das Radio. Fast jeder zweite Haushalt in Bayern hat noch ein Gerät. Die amerikanische Militärregierung übernimmt sofort nach Kriegsende die Kontrolle über den ehemaligen NS-Propagandarundfunk, den Reichssender München, und funktioniert ihn zum Sender der Militärregierung um, Radio München, der Vorläufer des Bayerischen Rundfunks. Zeitungen bleiben aufgrund der Papierknappheit rar, selbst als ab Oktober 1945 die ersten Lizenzen dafür vergeben werden. Die Bilder von notdürftig zusammengeschusterten Zeitungsständen sind noch lange Jahre präsent. Die Spuren des Zweiten Weltkrieges sind nicht nur angesichts der zerbombten Städte allgegenwärtig. Das Transportwesen ist fast vollständig zusammengebrochen. Die Ressourcen für den Wiederaufbau sind äußerst knapp und nur über Bezugsscheine erhältlich. Genau wie Lebensmittel. Wie im Krieg ist die Bevölkerung auch danach auf Lebensmittelmarken angewiesen. Im Frühjahr 1946 sinken die Zuteilungen auf ein Minimum. Als Tagesration sind knapp über 1000 Kalorien vorgesehen. Für alle, die nicht auf dem Land daheim sind, ist das zu wenig. Thomas Schlemmer, Historiker an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Die Zentralerfahrung der unmittelbaren Nachkriegszeit ist Hunger. Aber das muss man für Bayern relativieren, weil Bayern als eins der großen landwirtschaftlichen, auch Überschussgebiete des Deutschen Reiches in der Lage war, sich zumindest bei Nahrungsmitteln halbwegs auf niedrigem Niveau selber zu versorgen. Das, was der Bevölkerung bleibt, muss sie teilen. Und zwar mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen und Vertriebenen, die in der Nachkriegszeit nach Bayern strömen. Schon 1944 kommen die Ersten. Und nach der endgültigen Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches sind es am Ende 1,7 Millionen, die sich in Bayern niederlassen. Willkommen sind sie zunächst selten. In den Städten hat ja die überlebende Bevölkerung kaum genügend Wohnraum. Also wird das Land zum Aufnahmeraum dieser Hunderttausenden von Zwangsmigranten. Und da wird dann all das wirksam, was man heute als Clash of Cultures bezeichnen würde. Das heißt, man hat hier Flüchtlinge, Vertriebene aus großen Städten, vielleicht nur christenprotestantischen Glaubens in kernkatholischen Gebieten, was damals ein ernstes politisches und auch soziales Problem war. Die amerikanische Militärregierung übt als Besatzungsmacht die Kontrolle aus. Sie gibt Direktiven aus und die deutschen Auftragsverwaltungen haben diese Vorgaben auszuführen. Im Bereich Flüchtlingspolitik lässt die Militärregierung keinen Zweifel daran, dass ihr Ziel die Integration der Einwanderer ist. Sie setzt Flüchtlingskommissare ein, die sich darum kümmern, dass die vorhandenen Ressourcen gerecht verteilt werden. Für die Zuwanderer eine Chance, sich eine neue Existenz aufzubauen. Eine Chance, die auch Otto Wahl ergreift. Er kommt 1945 aus dem sowjetisch besetzten Coswig an der Elbe ins zerstörte München. Zwei Jahre später folgen ihm seine Frau und die beiden Töchter nach. Heidi Frustorfer, geborene Wahl, ist damals 5 Jahre alt. Sie erinnert sich. Dann wohnten wir in einer Baracke und die Wohnverhältnisse waren ja für alle Menschen schlecht. Jeder hauste irgendwo. Mein Vater war ein Schreinermeister und er konnte sich sehr gut helfen. Und er hatte das Glück, als er nach München kam, Ende 1945, da hat er dann Reparaturaufträge bekommen. Ich glaube, er hat in ganz Sendling die Fenster repariert. Wo leben? In den bayerischen Großstädten ist weit mehr als die Hälfte des Wohnraums dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen. Wer obdachlos ist, wird durch das Wohnungsamt entweder bei einer anderen Familie einquartiert oder in einer völlig überfüllten Notunterkunft untergebracht. An Privatsphäre ist nicht zu denken. Im eiskalten Winter 1946-47 verschlimmert sich die Lebenssituation drastisch. Ein wenig Linderung schaffen die Schulspeisungen durch die Auslandshilfe und auch die Care-Pakete, die humanitäre Organisationen aus den westeuropäischen Nachbarländern und den USA organisieren. Im Frühjahr 1945 verfolgt die amerikanische Militärregierung noch den Grundsatz, sich nicht aktiv am Wiederaufbau des zerstörten Landes zu beteiligen. Dafür sind die von ihr installierte bayerische Regierung und die Auftragsverwaltungen in den Kreisstädten zuständig. Doch diese Haltung lässt sich nicht lange durchhalten. Thomas Schlemmer. Die Amerikaner kommen ja anfangs mit einer Militärregierungsdirektive, der JCS 1047, nach Deutschland, wo es heißt, Deutschland wird nicht zum Zwecke seiner Befreiung besetzt, sondern als besiegter Feindstaat. De facto ist es aber so, dass viele amerikanische Militärregierungsoffiziere angesichts der Zustände in ihren Organisationsbereichen gar nicht anders konnten, als auch die großen Ressourcen der US Army dafür einzusetzen, dass eben so das öffentliche Leben wieder in Gang kommt, dass der Hunger gemildert wird, dass die Gesundheitsversorgung wieder ins Laufen kommt, dass wieder Schulen eröffnet werden. Ein zentrales Anliegen der amerikanischen Militärregierung ist die Entnazifizierung Bayerns. Ein schwieriges Unterfangen, das mit unterschiedlicher Vehemenz vorangetrieben wird. Der erste Militärgouverneur George Patton nimmt es dabei nicht so genau. Statt auf das Konzept der Entnazifizierung setzt er auf das Konzept der politischen Säuberung. Der Unterschied? Entnazifizierung heißt, dass jeder, der vor 1937 Mitglied der NSDAP war, aus dem öffentlichen Dienst und allen leitenden Stellen der Verwaltung ausscheidet. Die Idee der politischen Säuberung sieht vor, dass lediglich Nationalsozialisten in leitender Position aus ihren Stellungen entfernt und durch möglichst unbelastete Personen ersetzt werden sollen. Auch Fritz Schäffer weigert sich, jedes ehemalige Parteimitglied der NSDAP nur aufgrund der früheren Parteimitgliedschaft aus der staatlichen Verwaltung zu entlassen. Was zur Folge hat, dass bis zum September 1945 die meisten Stellen immer noch mit Leuten besetzt sind, die eine nationalsozialistische Vergangenheit haben. Das kommt in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht gut an. Patton wird abgesetzt. und mit ihm auch Ministerpräsident Fritz Schäffer. Zu Schäffers Nachfolger ernennt die amerikanische Militärregierung den Sozialdemokraten Wilhelm Hoegner, der gerade aus seinem Exil in der Schweiz zurückgekehrt ist. Ab jetzt weht ein neuer Wind. Ab Sommer 1945 werden eben auch in Bayern die Zügel sehr stark angezogen. Und da werden dann alle Nationalsozialisten aus ihren Positionen entfernt, sowohl im öffentlichen Dienst als auch aus dem Wirtschaftsleben. Das hat jetzt zur Folge, dass viele Lehrer waren Nationalsozialisten, viele Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen waren Nationalsozialisten. In der Verwaltung waren fast alle führenden Beamten Nationalsozialisten. Und so haben die Amerikaner ihre eigene Auftragsverwaltung lahmgelegt. Als Konsequenz wird das Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 eingeführt, das Spruchkammerverfahren. Damit geht die Durchführung der Entnazifizierung in der amerikanischen Besatzungszone in deutsche Hände über. 13 Millionen Erwachsene füllen in der amerikanischen Besatzungszone den Fragebogen aus. Im Spruchkammerverfahren werden sie in 5 Kategorien eingeteilt: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer oder Entlastete. Das größte Problem beim Spruchkammerverfahren ist die kaum zu bewältigende Anzahl an Fällen. Um die Flut überhaupt bewältigen zu können, werden 1946 und 1947 Amnestien erlassen. Die Zahl derer, die von den Amnestien profitieren, übertrifft schließlich die Zahl der tatsächlich durchgeführten Spruchkammerverfahren bei weitem. Angesichts des aufziehenden Kalten Krieges steht bald nicht mehr die Entnazifizierungsfrage im Fokus der amerikanischen Militärregierung, sondern die baldige Gründung eines westdeutschen Staates als Bündnispartner. Schon Anfang 1948 drängt eine Direktive aus Washington auf ein rasches Ende der Entnazifizierung. Auch in der bayerischen Bevölkerung hat sich längst ein neues Lebensgefühl Bahn gebrochen, das ganz auf die Zukunft ausgerichtet ist. Heidi Frustorfer. Der Nationalsozialismus, das war eigentlich dann ein Tabuthema, lange Jahre. Die Väter haben von ihren Kriegserlebnissen erzählt. Hat uns Kinder nicht interessiert, das war für uns kein Thema. Man hat natürlich aber viel Kriegsverletzte gesehen, viel Beinamputierte. Da hat man Mitleid gehabt, aber die Vergangenheit wurde erstmal verdrängt, weil es sollte vorwärts gehen. Im Fokus steht der Wiederaufbau. Damit eine funktionierende Infrastruktur entstehen kann, muss erstmal der Schutt aus den zerbombten Großstädten weggeschafft werden. Die bekannteste Schutträumaktion, Ramadama, ruft der Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer aus. Sie beginnt, nachdem sich die Stadtväter gegen den Plan entschieden haben, ein ganz neues München in der Nähe von Starnberg aufzubauen. Es existieren Fotos von der Aktion, die der Bildjournalist Georg Frustorfer gemacht hat. Sie dokumentieren das Ausmaß der Zerstörung und geben einen Einblick in das Leben der Menschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Einen Teil der Bilder ihres Mannes hat Heidi Frustorfer in dem Bildband Ramadama veröffentlicht. Also München war ja 90% der Innenstadt war zerstört, über 40% von ganz München. Und man konnte ja nicht wieder aufbauen, bevor nicht der Schutt weggeräumt war. Und da war der erste Nachkriegsoberbürgermeister Scharnagel. Der kam aus dem KZ Dachau und dann Wimmer. Und dann ging das los, aufzuräumen. Man bekam höhere Rationen an Lebensmittelmarken, wenn man mitgeholfen hat. Aber es war auch eine Ehrensache, mitzuhelfen. Etwa 4 Jahre vergehen, bis der Schutt aus München weggeräumt ist. Bis auf die Residenz ist 1958 das historische Stadtzentrum weitgehend wieder aufgebaut. In anderen Städten, wie beispielsweise Nürnberg, wird 1950 nach einem Architekturwettbewerb der Wiederaufbau des zu 90% zerstörten historischen Zentrums beschlossen. Nicht nur die Bilder vom Ramadama bestimmen das Alltagsleben. Bis zur Währungsreform im Juni 1948 ist die bayerische Bevölkerung weiterhin auf Marken angewiesen, um an Lebensmittel oder Kleidung zu kommen. Für Geld gibt es kaum etwas zu kaufen, weil die Schaufenster leer sind. Der Tauschhandel blüht und die Kreativität. Alle hatten nicht viel, Jeder hat geschaut, dass er irgendwie ordentlich außer Haus geht, trotz Mangelware. Unsere Mütter haben improvisiert, aus Altem was Brauchbares gemacht. Man hatte seinen Schulranzen, das war ein uralter Schulranzen. Ich weiß nicht, wo mein Vater den aufgetrieben hat. Ja, so ging man in die Schule. Und dann gab es die Schulspeisung und es gab wunderbaren Kakao. Und man hat halt gespielt in Trümmern und auf Grundstücken ist man rumgeturnt. Also wir hatten das wahre Leben vor der Haustür. Die Amerikaner, die in Bayern stationiert sind, gehören schnell zum öffentlichen Leben. Der Kontakt zwischen ihnen und der bayerischen Zivilbevölkerung ist überwiegend aufgeschlossen. Schon weil sie so begehrte Dinge verschenken wie Zigaretten oder Nylonstrümpfe. Man hat es ja überall gesehen und das hat uns auch gereizt. Irgendwie, die haben wir angesprochen, hat man mal einen Kaugummi gekriegt, ein Stück Schokolade. Die waren ja sehr freundlich mit uns umgegangen. Die waren großzügig, die waren leger. Das hat uns so imponiert. Das Fraternisierungsverbot zwischen den amerikanischen Soldaten und Offizieren und der bayerischen Bevölkerung lässt sich nicht lange aufrechterhalten. Bereits im Oktober 1945 fällt es. Das Heiratsverbot zwischen Deutschen und Amerikanern ein Jahr später, im Dezember 1946. Das Ansehen der meist jungen deutschen Frauen, die eine Beziehung mit Amerikanern eingehen, ist allerdings unterschiedlich, je nachdem, ob sich eine ernsthafte Liebesbeziehung anbahnt oder es sich um eine Affäre handelt. Thomas Schlemmer. Die Großstadt ermöglicht hier andere Räume als das Land, wo die soziale Kontrolle sehr viel größer ist. Und dann gibt es in den ersten Nachkriegsmonaten, da gibt es ja schon so Residuen von so nationalsozialistischen Überzeugungen, Organisationen, also Frauenscheren und an den Pranger stellen, wegen Beziehungen zu Amerikanern, vor allem wenn es dann auch noch farbige Soldaten waren. Das war eben auch so ein probates Mittel, die eigene Gesinnung zu erweisen. Aber in dem Maße, wo man die Amerikaner weniger als harte Sieger wahrgenommen hat, denn als Helfer ändert sich da einiges. Was nicht heißt, dass es nicht diese Vorurteile nicht weitergegeben hätte. Wie Ressentiments überwinden? Die afroamerikanischen Soldaten haben viel weniger gegen Diskriminierungen von Seiten der bayerischen Bevölkerung zu kämpfen, als gegen die in den eigenen Reihen. Die amerikanische Armee ist relativ strikt durch Rassentrennung geprägt. Farbige werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ausgerechnet im ehemaligen nationalsozialistischen Deutschland ist das jetzt anders? Die Menschen begegnen ihnen überwiegend aufgeschlossen und freundlich. Eine Erfahrung, die sie in den USA nie gemacht haben. Die Motivation für einige, später als Bürgerrechtler in den Staaten aktiv zu werden und auch dort das Ende der Rassentrennung zu fordern. Gleich nach Kriegsende ist die Gründung von Parteien in Bayern verboten. Die Oberhoheit für sämtliche politischen Entscheidungen obliegt allein der amerikanischen Militärregierung. Fritz Schäffer als Ministerpräsident fungiert lediglich als ihr verlängerter Arm. Doch das ändert sich bald. Fast zeitgleich mit der Entlassung Schäffers erlässt General Dwight D. Eisenhower am 19. September 1945 die Proklamation Nummer 2 an das deutsche Volk in der amerikanischen Zone. Dort heißt es in Artikel 1: Innerhalb der amerikanischen Zone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Jeder Staat wird eine eigene Staatsregierung haben. Für Bayern bedeutet das, jetzt ist ein politischer Neustart möglich. Schon im Sommer 1945 gab es erste Gesprächskreise, aus denen sich bald die verschiedenen Parteien formieren. Nicht nur die SPD, die während des NS-Regimes verboten war, findet so wieder zusammen, auch ganz neue Parteien entstehen, wie FDP und CSU. 1946 gibt es bereits die ersten Wahlen. Im Sommer zur verfassungsgebenden Landesversammlung und im Dezember zum Bayerischen Landtag, der am 21. Dezember den CSU-Politiker Hans Ehard zum Ministerpräsidenten wählt. Mit Ehards Vorgänger, dem Sozialdemokraten Wilhelm Högner, kommt Bayern unerwartet rasch zu einer eigenen Verfassung. Högner war im Frühjahr 1945 schon mit einem ausgearbeiteten Verfassungsentwurf aus der Schweiz nach München zurückgekehrt. Die Amerikaner wissen davon. Und dann geht alles sehr schnell. Dank Högners Vorarbeiten wird der endgültige Verfassungsentwurf in nur 14 Sitzungen fertiggestellt. Am Ende steht ein Text, mit dem alle Parteien zufrieden sind. Bedingt durch die Überzeugung, wir müssen hier ein Gemeinschaftswerk schaffen, das eben die nötige Akzeptanz auch in der bayerischen Bevölkerung findet. Und die Verfassung ist ja dann per Volksabstimmung legitimiert und beschlossen worden und hat sich bis heute, würde ich sagen, auch bewährt. Es dauert noch 1,5 Jahre, bis es auch wirtschaftlich aufwärts geht. Mit der Währungsreform im Juni 1948 füllen sich die Läden wieder mit Waren, an denen es so lange gemangelt hat. Jeder Bürger bekommt 40 D-Mark, die er nach Herzenslust ausgeben kann. Heidi Frußdorfer. Da hatten sich mal ein paar Leone gekauft. Wir Kinder waren ja würstelsüchtig, weil das gab's jetzt wieder. Und Kartoffelsalat und Kuchen und Torte. Seife, Shampoo und Creme oder Schuhe waren ja so dringend notwendig. Die Schuhe waren ja allen zu klein. Die Ära der unmittelbaren Nachkriegszeit endet am 23. Mai 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Damit ist Bayern nicht mehr Teil der amerikanischen Besatzungszone, sondern ein eigenständiges Bundesland. Die endgültige Souveränität erlangt die Bundesrepublik Deutschland aber erst 1990 mit der Wiedervereinigung und dem 2+4-Vertrag am 15. März 1991 zurück. Eigentlich ist erst jetzt die unglaubliche Geschichte des Wiederaufbaus zu Ende. Sie hörten Bayern in der Nachkriegszeit. Ein Neuanfang in Schutt und Asche von Ulrike Beck. Es sprachen Peter Weiß, Ilse Neubauer und Peter Lersch. Technik Birgit Vetter. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.